Und die Bewohner des Dickichts und das Volk Tubas, alle bezichtigten die Gesandten der Lüge, so ist meine Androhung unvermeidlich fällig geworden.